Macht euch die Erde untertan. Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. So lautet das Dominium Terrae, die Herrschaft über die Erde, niedergeschrieben in Genesis Kapitel 1, Vers 28. Dieses theologische Narrativ bildet womöglich die Tiefengeschichte des sogenannten christlichen Abendlandes, die in uns verwurzelnde Vorstellung, dass das, was wir an Ressourcen, an Umwelt, an Planet vorfinden, nur dazu da ist, uns zu ernähren. Schon 1967 legte der amerikanische Medievist und Wissenschaftshistoriker Lyon Townsend White in seinem Essay »The Historical Roots of Our Ecologic Crisis« von 1967 dar, wie das christliche Welt- und Menschenbild zu einer ausbeuterischen Nutzung des Planeten führen musste. Er zeichnet nach, wie von den englischen Kohleminen des 13. Jahrhunderts bis zum niederländischen Deichbau im 17. Jahrhundert der christliche Mensch immer wieder mittels Technologie und ohne Rücksicht auf Verluste in Ökosysteme eingegriffen hat. Die Klimakrise erscheint so gesehen nur als der vorläufige Höhe- bzw. Tiefpunkt einer langen Geschichte der ungebremsten Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Obgleich die Schöpfung für Christinnen göttlichen Ursprungs ist, agieren die allermeisten selbsternannten christlichen Nationen über weite Teile ihrer Historie zerstörerisch. Sie nahmen das Dominium Terrae wörtlich. Die Problematik der kollektiven Übernutzung beginnt jedoch schon früher. Der Wechsel von einer nomadischen zu einer sesshaften Kultur war die wohl drastischste Verhaltensänderung einer Spezies, die jemals beobachtet werden konnte. Viele Konflikte lassen sich auf diesen Übergang zurückführen und viele Narrative. Macht euch die Erde untertan wird in hebräischer Auslegung oft rein agrikulturell gelesen, also im Sinne von macht sie urbar, bestellt das Land, erntet seine Früchte. Frühere Mythen pantheistischer oder animistischer Religionen, die die Erde nicht als Ressource, sondern als Mutter ansahen, also von einem maternalen Gaia-Kosmos ausgingen, dessen Teil wir sind und den wir deshalb so behüten und bewahren müssen wie uns selbst, wurden in diesem entscheidenden Punkt teils unterdrückt, teils gewendet und weiterentwickelt. Infolgedessen stand der Mensch schon früh als Protagonist auf der einen, die zu erobernde Welt auf der anderen Seite. Die Umwelt ist daher bis heute für die meisten Menschen etwas von uns Getrenntes und die anderen Lebewesen gehören für uns zur ausbeutbaren Erde. Der amerikanische Anthropologe Jared Diamond hat die Sesshaftwerdung einmal den schlimmsten Fehler der Menschheit genannt. Man könnte darüber diskutieren, ob dieser schlimmste Fehler mehr uns selbst geschadet hat oder eher allen anderen, vor allem den Tieren, aber auch zum Beispiel den indigenen Völkern, die dabei untertan gemacht und schrittweise an den Rand der Ausrottung gebracht wurden. Aber zugleich hat dieser vermeintliche Fehler vielen Menschen eine einzigartige Entwicklung beschert, großen Wohlstand und noch größeres Wissen über diese Welt um ihn herum. Heute sind wir nach Ansicht der Geologinnen im sogenannten Anthropozän angekommen, im ersten Zeitalter dieses Planeten, das der Mensch maßgeblich mitbestimmt, unter anderem durch den Anstieg der Produktion von Treibhausgasen, die menschengemachten landwirtschaftlichen Veränderungen, die Überhitzung und Vermüllung der Ozeane sowie die fortdauernde Vernichtung von Pflanzen und Tieren. Somit ist der erzählende Affe die zugleich schlauste wie dümmste Spezies dieses Planeten, die einzige, die so viel Macht erlangen konnte, wirklich etwas an ihrer Umwelt zu ändern, aber auch die einzige, die diese Macht nutzt, um ihre eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören.